Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Mei日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好. Ich bin Thomas. Das letzte Mal haben wir über Hobbys gesprochen. Wiederholen wir doch kurz das Wichtigste. Weißt du noch, wie man auf Chinesisch bist du in letzter Zeit sehr beschäftigt sagt? 你最近忙吗? Was sind deine Hobbys heißt auf Chinesisch? 你的爱好是什么? Und mein Hobby ist Bücher lesen. Wie sagt man das auf Chinesisch? 我喜欢看书. Genau, kannst du mir noch sagen, wie man Folgendes fragt? Was machst du normalerweise am Wochenende? 周末你一般干什么? Hören wir uns nun noch einmal die gesamte Unterhaltung an. 你最近忙吗? 我很忙. 忙什么? 工作. 你的爱好是什么? 我喜欢看书. 你呢? 你有什么爱好? 我喜欢旅游. 周末你一般干什么? 打网球. So viel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 你想吃什么? 我要一个汉堡，还有一杯红茶。在这儿吃，还是带走? 请问，洗手间在哪儿? 请你给我几张餐巾纸? Hast du es bemerkt? 吃 wurde gerade mehrmals erwähnt. In dieser und in den kommenden Lektionen reden wir über das Essen. Sehr schön. Was heißt auf Chinesisch? Was möchten Sie essen? Man sagt, 你想吃什么? 你想吃什么? 想 bedeutet möchten, wollen. 想. 吃 heißt essen. 吃. 你想吃什么? 你想吃什么? Was möchten Sie essen? 你想吃什么? 我要一个汉堡,还有一杯红茶. Xiaolan, kannst du mir bitte erklären, was der Mann erwidert hat? Er sagte, 我要一个汉堡. 还有一杯红茶. Das heißt, ich möchte einen Hamburger und eine Tasse schwarzen Tee. 我要一个汉堡. 还有一杯红茶. Ein langer Satz, ich weiß, aber ich werde es Schritt für Schritt erklären. 我要 heißt, ich möchte haben. 我要. 汉堡, Hamburger. 汉堡. Ich möchte einen Hamburger. 我要一个汉堡. 我要一个汉堡. 还, noch. 还. 一杯, eine Tasse. 一杯. 红茶, schwarze Tee. 红 heißt ja eigentlich rot. 红茶. 还有一杯红茶. Und noch eine Tasse schwarzen Tee. 还有一杯红茶. Ich möchte einen Hamburger und eine Tasse schwarzen Tee. 我要一个汉堡,还有一杯红茶. 我要一个汉堡,还有一杯红茶. Heutzutage gibt es in China viele ausländische und chinesische Schnellrestaurants. Man kann dort essen, sich aber auch alles einpacken lassen. Das heißt auf Chinesisch, 在这儿吃还是带走? 在这儿吃还是带走? Richtig, 这儿 heißt hier. 这儿. 吃, essen. 吃. 还是, oder. 还是. 带走, zum mitnehmen. 带走. 在这儿吃还是带走？ 在这儿吃还是带走？Zum hier essen oder zum mitnehmen? 在这儿吃还是带走？ 在这儿吃吧。 Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Entschuldigung, wo ist die Toilette? Ja, das stimmt. Auf Chinesisch sagt man, 请问洗手间在哪儿？ 请问洗手间在哪儿？ 请问 ，Entschuldigung， 请问， 洗手间 heißt Toilette， 洗手间 在哪儿 heißt Wo， 在哪儿？ 请问洗手间在哪儿？ 请问洗手间在哪儿？Entschuldigung, wo ist die Toilette? Hören wir uns nun den dritten Dialog an. 请问洗手间在哪？ 往前走，左拐。 Und jetzt frage ich mich nur noch, wie man auf Chinesisch nach Servietten fragt. Man kann sagen, 请你给我几张餐巾纸。 请你给我几张餐巾纸。 请 heißt bitte. 请 给我 heißt wörtlich gib mir 给我 几 einige 几 张 ist hier ein Zähleinheitswort 张 餐巾纸 serviette 餐巾纸 请你给我几张餐巾纸 请你给我几张餐巾纸Geben Sie mir bitte einige Servietten. 请你给我几张餐巾纸。 好的，您稍等。 Bevor wir uns noch einmal die gesamte Unterhaltung anhören, hier noch eine kleine Wiederholung. Was möchten Sie essen? Heißt 你想吃什么？ Richtig. 你想吃什么？ Angenommen, man möchte einen Hamburger und schwarzen Tee. Wie fragt man danach auf Chinesisch? Dann sagt man in diesem Fall also, 我要一个汉堡，还有一杯红茶 richtig? Sehr gut. 我要一个汉堡，还有一杯红茶。Und die Frage, wo man essen will, lautet? 在这儿吃还是带走? Gut. 在这儿吃还是带走? Und wie fragt man nach den Toiletten? 请问洗手间在哪儿? Ganz genau. Und zum Schluss die Frage nach Servietten. 请你给我几张餐巾纸。 Richtig. Hören wir nun die ganze Unterhaltung. 你想吃什么? 我要一个汉堡,还有一杯红茶。 在这儿吃还是带走? 在这儿吃吧。 请问洗手间在哪儿? 往前走。左拐。 请你给我几张餐巾纸。 好的，您稍等。 So viel zur heutigen Lektion. Weiter geht es mit den Hinweisen zur chinesischen Kultur. Schnellrestaurants sind in China noch relativ neu. So war Kentucky Fried Chicken KFC im April 1987 die erste Kette, die solch ein Restaurant in China eröffnete.Ein Grund dafür ist sicher, dass sich die Essgewohnheiten der Chinesen von denen im Westen deutlich unterscheiden. In China ordnet man im Restaurant vorzugsweise viele verschiedene Gerichte. Man isst gemeinsam und unterhält sich auch ausdauernd beim Essen. Die chinesische Fastfood-Industrie befindet sich daher noch in der Entwicklung. Doch vor allem in Küstenstädten oder in größeren Städten trifft man hauptsächlich Studenten und junge Leute in solchen Restaurants. Und damit sind wir schon wieder am Schluss der heutigen Lektion. Wie immer haben wir noch eine Quizfrage für Sie. Wie sagt man, geben Sie mir bitte einige Servietten auf Chinesisch? Ihre Antwort können Sie an folgende E-Mail-Adresse schicken. ger@cri.com.cn Mehr Informationen gibt es unter german.cri.cn. 再见! 再见!